Aus Anlass des 63. Jahrestages des großen Sieges im Vaterländischen Befreiungskrieg unterstützte die Einheitsgewerkschaft die Erwerbtätigen von der Nationalen Gesellschaft für Kindergesundheit Perus in ihrer Erklärung vom 26. Juli die Sache der Koreaner gegen die Aggressionsmachenschaften der USA und ihrer Anhänger und für den Schutz der Souveränität und Unabhängigkeit des Landes. Und das Schweizerische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Paektusan 2017, das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Soziologie-Studentengruppe gaben eine gemeinsame Erklärung zur Unterstützung der Stellungnahme eines Sprechers des DVK-Außenministeriums ab, in der der entschiedene Wille dazu bekräftigt wurde, die Verletzung der Souveränität durch die feindseligen Kräfte und ihre Provokationen mit den härtesten Gegenmaßnahmen konsequent zu vereiteln. Das Antiimperialistische Forum Deutschlands unterstützte in seiner jüngsten Erklärung die Stellungnahme des Sprechers der Panmunjom-Vertretung der Koreanischen Volksarmee vom 20. Juli.